das regionale Teilungs- und Unterscheidungsmoment, das die gesuchten romfreien Gemeinschaften charakterisiert, gibt die gefälschte Überlieferung ungewollt selbst zu. Dadurch, dass sie regionale Gruppenbildungen, landschaftliche Zusammenballungen von ketzerischen Organisationen durchschimmern lässt. Wir hören da zum Beispiel von einem massenhaften Vorkommen der Evangelischen in Südfrankreich, Arme von Lyon, oder in Oberitalien, Arme von der Lombardei. Bedeutsamerweise stellen diese Ballungen nicht etwa einen kurz vorübergehenden Zustand dar, sondern wir gewahren in diesen Gegenden ein Massenvorkommen, das jahrhundertelang anhält. Zuerst sind es die Katharer, dann die Waldenser, welche in den gleichen Gegenden durch ihre Zusammenballung auffallen. Das bodenständige und regional umschlossene dieser französischen und italienischen Ketzer tritt noch mehr ans Licht, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Waldenser und Katharer im Grunde ja ein und dasselbe sind. Solche jahrhundertelang dauernden Ketzerzentren verraten uns einen ursprünglichen Tatbestand. Es gab regional umgrenzte romfreie Christengemeinschaften. Finden wir sie auch sonst noch? In der Tat, derartige Ballungen lassen sich auch und ebenfalls mit jahrhundertelangem Bestehen im südlichen und westlichen Deutschland, für etwas spätere Zeit in England, Böhmen und Österreich nachweisen. Somit haben wir bereits eine regionale Gliederung und Sonderung der spätmittelalterlichen ketzerischen Christenwelt entdeckt. Nur der ketzerischen? Nun liegt folgender Einwand seitens der Historiker nahe. Es sind den Forschern aus der Überlieferung große Gebiete bekannt, die angeblich im Spätmittelalter sehr wenige, ja gar keine Ketzer aufzuweisen hatten. Wir wollen aber, wie sich sogleich herausstellen wird, durch unsere Untersuchungen den Beweis liefern, nicht nur dafür, dass es im Mittelalter hier oder da vereinzelt romfreie Organisationen, sprich Kirchen, gab, sondern letzten Endes dafür, dass es überhaupt nur romfreie regionale Kirchen gab. Also damals von einer katholischen Universalkirche noch nicht die Rede sein konnte. Dass wirklich vor dem 15. Jahrhundert noch keine katholische Universalkirche existierte, wissen meine Leser übrigens bereits aus Rätsel Rom. Aber wie nun? Nach der Überlieferung soll es weite, ketzerfreie Landschaften gegeben haben. Aber Menschen haben damals in diesen Gegenden sicherlich gewohnt. Und waren sie keine Ketzer, so müssen sie doch wohl treue Söhne und Töchter der katholischen Universalkirche gewesen sein, die jedoch nach unserem Wissen zu jener Zeit noch gar nicht existiert haben kann. Wieder spielt nun die gefälschte Überlieferung ungewollt selbst den Verräter und Aufklärer. Und zwar dadurch, dass sie mit der bewährten Taktik des absichtlichen Widerspruchs operiert. Für Westfalen, konstatiert Finke noch für das 13. und 14. Jahrhundert, finde er in den Quellen keine Spur von einer Ausbreitung der Ketzerei. Aber im Jahre 1413 ernannte Jakob von Soest seinen Ordensgenossen Johann von Lüdighausen zu seinem Stellvertreter im Bereiche der westfälischen Diözese, weil dort die Häresie stark grassiere. Dann fährt jedoch Finke fort: In auffälligem Gegensatz dazu steht die Behauptung Peters von Billigdorf in seiner wohl keine zwei Jahrzehnte später entstandenen Schrift, dass Westfalen von dieser Ketzerei, der Waldenser, und wir dürfen wohl hinzufügen, von der Ketzerei überhaupt gar nicht infiziert sei. Oder nehmen wir das vorhussitische Böhmen. Da berichtet eine Quelle, die Menge der Waldenser in Böhmen und Mähren sei nicht zu zählen. Aber eine andere weiß es besser und meldet, von Heretikern sei hier keine Spur zu entdecken. Warum diese Widerspruchstaktik? Weil es etwas zu vertuschen gab, nichts Angenehmes natürlich, sondern etwas Peinliches war zu vertuschen. Und dies Peinliche war der Umstand, dass es in Wahrheit viel, sehr viel mehr Ketzer im Mittelalter gab, als die zurechtgestutzten Quellen zugeben. Und sie geben schon viel zu. Ich muss in diesem Zusammenhang an meine Ausführungen in Rätsel Rom, die ungeheure Verbreitung der spätmittelalterlichen Ketzerei erinnern, das heißt an das Zentralproblem der ganzen Ketzergeschichte. Das Endergebnis dort lautete: Eine machtvolle Universalkirche, wenn solche tatsächlich bestand, schließt eine so ungeheuer verbreitete Häresie aus. Umgekehrt zeugt die von den Quellen selbst eingestandene Massenhaftigkeit der Ketzer beweiskräftig gegen das damalige Vorhandensein einer katholischen Universalkirche. War aber die Universalkirche noch nicht da, so folgt, dass zu jener Zeit überhaupt noch kein Christ Mitglied dieser nicht existierenden Universalkirche sein konnte. Das bedeutet nichts anderes als: Alle Christen jener Zeit waren romfreie Ketzer. Im Sinne des erst später mit der Entstehung der katholischen Universalkirche formulierten katholischen Dogmas waren vorher tatsächlich alle Christen Heretiker. Dieser peinliche Tatbestand war es, den die Quellenfälscher vertuschen mussten. Indem wir wieder zum Thema mittelalterliche Regionalkirchen überleiten, inspizieren wir die Überlieferung nunmehr darauf hin, ob sie vielleicht von einer Organisation der Ketzerkirchen einiges durchschimmern lässt. Das ist in der Tat der Fall. Wir erfahren da interessante und merkwürdige Dinge über die Organisation der Ketzer. So sollen sie eigene, das heißt ketzerische Bischöfe gehabt haben. Von einem solchen Ketzerbischof in Österreich hören wir durch den sogenannten Passauer Anonymus, Seite 399. Haug, Seite 403, berichtet von den waldensischen Böhmen im 14. Jahrhundert. Man wollte wissen, dass sie einen Erzbischof und 7 Bischöfe hätten und erwähnt auch im Südosten Deutschlands den Sitz eines Waldenserbischofs, Seite 398. In Lombers, Südfrankreich, residierte öffentlich ein Ketzerbischof. Plate weist auf den spätmittelalterlichen Chronisten Everwein vom Steinfeld hin, welcher erzählt, zum Feuer verdammte Ketzer hätten ihm noch gestanden, dass sie auch einen Papst hätten. Für uns ergibt sich als bemerkenswert, dass die heretischen Ballungen, die Regionalkirchen der Ketzer, eine Organisation aufzuweisen hatten, die teilweise gründlich durchgearbeitet und dann sogar bis zur straffen Hierarchie fortgeschritten war. Nicht diese Hierarchie als solche ist für uns von Wichtigkeit, sondern die Folgerung, die aus dem Bestehen eines so straffen geistlichen Verwaltungsapparates zu erschließen ist. Aus dem Bestehen einer so durchgebildeten Hierarchie folgt nämlich, dass tatsächlich ketzerische Regionalkirchen als Unterbau der Hierarchie bestanden haben müssen. Eine solche Art ausgebildete Verwaltungsorganisation kann ja nicht in der Luft schweben, sondern bedingt eine breite und gefestigte Basis von Anhängern und Glaubensgenossen. Beide Teile, Basis der Glaubensgenossen und hierarchischer Überbau, verwirklichen dann aber den von uns gesuchten und nun ermittelten Tatbestand mittelalterlicher ketzerischer Regionalkirchen. Zum Wesen solcher Regionalkirchen gehört noch das Moment der Öffentlichkeit. Denn wir verstehen nicht etwa versteckte Konventikelgemeinschaften darunter. Der Leser muss sich von der vererbten Anschauung freimachen, die spätmittelalterlichen Ketzer jener Jahrhunderte vor der Errichtung der katholischen Universalkirche hätten sich in Schlupfwinkeln zum Gottesdienste versammeln müssen. Es existierte ja noch gar keine katholische Einheitskirche, vor deren Inquisition die Ketzer hätten auf der Hut sein müssen. Eben die Öffentlichkeit des angeblich heretischen Gottesdienstes spricht sehr deutlich gegen das Vorhandensein der katholischen Universalkirche.